2, 3, 4. I hate you, Motherfucker. Was ein Lied. Er sprang auf die Bühne mit erregtem Glied. Aus seinen Wunden braust braunes Blut. Hass gegen jeden ohne Lebensmut. Deutsche G, wir vergessen dich nie. Deutsche G, wir vergessen dich nie. Skunkfuck ist heute ein Kult. Den King of Rock'n'Roll dürft kein geschult. Ja, so gemacht, wie er war. Menschen, die so leben, ja, die sind da. Deutsche G, wir vergessen dich nie. Deutsche G, wir vergessen dich nie. I hate you, Motherfucker, war sein Lied. Er sprang auf die Bühne mit erregtem Glied. Aus seinen Wunden voll braunes Blut. Hass gegen jeden ohne Lebensmut. Deutsche G, wir vergessen dich nie. Deutsche G, wir vergessen dich nie.